endlicher Schutz und irrerhafter Schmutz. Flüsse werden vergiftet, Bäume werden gefällt. Alles nur dafür, für noch mehr Geld. Doch jeder kleine Mann ist dann nur froh, wenn er viel Kapital hat und ein möglichst dickes Konto. Siehst du den Krankheit der Gesellschaft? Siehst du? Sonst bist du mal tot. Siehst du?